Fühle mich so flamm wie Kai. Was ist geschehen ganz nebenbei? Und voller Glück blick ich zurück. Yeah. Wo ist die Zeit, wo ist sie hin? Hab keine Ahnung, wo ich bin. But I believe I can fly. The fuck is die Typ? Wo sind all die wilden Jahre vor Sex, Glas und Rock'n'Roll? Und Baby, bitte sage mir, who the fuck is die Typ? Kopf der Schmerz, den Bauch wird's flau. Schall ich auf Fieber MTV. Voller Glück blick ich zurück. Yeah. Elvis, Elvis, hörst du mich? Jimmy, lass uns nicht im Stich. Lass es nicht sein, John, don't let it be. The fuck is die Typ? Wo sind all die wilden Jahre vor Sex, Glas und Rock'n'Roll? Und Baby, bitte sage mir, who the fuck is die Typ? Who the fuck is die Typ?